Erster König David fragte, ob noch jemand aus Sauls Familie übrig sei, denn er wollte ihm wegen Jonathan Barmherzigkeit erweisen. Zweiter in Sauls Familie gab es einen Diener namens Ziba. Man rief ihn zu David, und der König fragte ihn, bist du Ziba? Er antwortete, ich bin dein Sklave. Dritter der König fragte, gibt es wirklich niemanden mehr aus Sauls Familie, dem ich Gottes Barmherzigkeit zeigen kann? Ziba antwortete dem König, ja, es gibt noch einen Sohn von Jonathan, der an den Füßen lahm ist. Vierter der König fragte ihn, wo ist er? Ziba antwortete dem König, er wohnt im Haus von Maschir, dem Sohn Amiels, in Lodebar. Fünfter deshalb schickte König David Leute, um ihn aus Lodebar, aus dem Haus von Maschir, dem Sohn Amiels, zu holen. Sechster als Meribal, der Sohn Jonathans und Enkel Sauls, vor David kam, warf er sich auf den Boden und zeigte seinen Respekt. David rief, Meribal. Er antwortete, hier bin ich, dein Sklave. Siebter David sagte zu ihm, hab keine Angst. Ich werde dir wegen deines Vaters Jonathan Barmherzigkeit erweisen. Ich gebe dir den gesamten Besitz deines Großvaters Saul zurück und du sollst immer an meinem Tisch essen. Achter da zeigte er wieder seinen Respekt und rief, was bin ich, dein Sklave, dass du dich um mich kümmerst, der wie ein toter Hund ist? Neunter danach rief der König Sauls Diener Ziba und sagte zu ihm, ich gebe den gesamten Besitz Sauls und seiner Familie dem Sohn deines Herrn. Zehnter du und deine Söhne und Sklaven sollt das Land für ihn bestellen und die Ernte einbringen, damit der Sohn deines Herrn genug zu essen hat. Aber Meribal, der Sohn deines Herrn, soll immer an meinem Tisch essen. Ziba hatte 15 Söhne und 20 Sklaven. Elfter Ziba antwortete dem König, dein Sklave wird alles tun, was mein Herr, der König, befiehlt. So aß Meribal von da an Davids Tisch, wie einer der königlichen Prinzen. Zwölfter Meribal hatte einen kleinen Sohn namens Micha. Alle, die in Zibas Haus wohnten, waren Meribals Sklaven. Dreizehnter Meribal wohnte in Jerusalem, weil er immer am Tisch des Königs aß. Er war aber an beiden Füßen lahm.